Atomen ist Atomen. Unsere Feinde, wir wissen es im Kreise. Unsere Freunde und mancher fragt nun schon, warum der Wind schlägt um. Im deutschen Herzen lodert neue Flamme und manch gebeugter Nacken rennt sich stumm. Der Wind schlägt um. Der Wind schlägt um. Wir schöpfen neue Kraft aus der Zeit, die kommen wird, denn es ist bald geschafft. Der Wind schlägt um. Wir schöpfen neue Kraft aus der Zeit, die kommen wir, denn es ist bald geschafft. Der Deutsche kann nicht mehr in Knechtschaft leben, Gerechtigkeit wegen sich zu erheben. Jeder Richter macht den Rücken krumm, der Wind schlägt um. Die Deutschen hören auf, sich zu bekriegen und wissen, nur gemeinsam kann man siegen. Und lauter wird der Ruf um uns herum, der Wind schlägt um. Wir schöpfen neue Kraft aus der Zeit, die kommen wir, denn es ist bald geschafft. Der Wind schlägt um. Wir schöpfen neue Kraft aus der Zeit, die kommen wir, denn es ist bald geschafft. Der Wind schlägt um. Wir schöpfen neue Kraft aus der Zeit, die kommen wir.